Nee. Nee. Sie kämpften in bitterer Verzweiflung, verteidigten Brest aus Ruinen. In Wohnstuben hämmerten schwere G, im Vorgarten lauerte Mine. In Kellern hielten wohl tapfer sie aus, das Haus über ihnen in Flammen. In Qualm und in Hitze am Hindenburgplatz, da hielten sie einsam zusammen. Das waren die Männer und Frauen vom letzten Gefecht, damals in der Festung Breslau. Das letzte Bollwerk im deutschen Gau. Vergesst nie das Blut und der Tränenstrom, die Nöte trotz mutiger Taten. Gedenket still und in Würde der Breslauer Festungssoldaten. Damals in Breslau. Im stickigen Bunker am Striegauer Platz, am Elbing im Kloster der Brüder, da eitert den Wunden, da quälte der Schmerz, der sah Frauen und Kinder wohl wieder. Die Knochen zerschossen, das Antlitz entstellt, so wälzen sie sich im Fieber. Erblindet oder mit Splittern im Leib, Tod holte viele hinüber. Das waren die Männer und Frauen vom letzten Gefecht, damals in der Festung Breslau. Hielten verbissen im Osten sie stand, das letzte Bollwerk im deutschen Gau. Vergesst nie das Blut und der Tränenstrom, die Nöte trotz mutiger Taten. Gedenket still und in Würde der Breslauer Festungssoldaten. Damals in Breslau. Es standen die Lanzer und Pimpfe sogar, gewiss auf verlorenen Posten. Doch trotzten sie bis zum letzten Gefecht der roten Flut aus dem Osten. In Treue zu ihrem gegebenen Wort, im Glauben an Gott oder Wende, mit wenig Hoffnung dem Tod zu entgehen, dort hielten sie aus bis zum Ende. Das waren die Männer und Frauen vom letzten Gefecht, damals in der Festung Breslau. Hielten verbissen im Osten sie stand, das letzte Bollwerk im deutschen Gau. Vergesst nie das Blut und der Tränenstrom, die Nöte trotz mutiger Taten. Gedenket still und in Würde der Breslauer Festungssoldaten. Damals in Breslau. Das Wort ihrer Führer, es war ihr Befehl, die Heimat zu schützen vom Feind. Sie gaben ihr Letztes, als alles zerbarst, im Kampf und im Sterben vereint. Wer denkt noch an unsere Väter dort? Sie opferten Leben und Glück. Kein Grabmal erinnert an diese Zeit, kein Weg führt zur Heimat zurück. Das waren die Männer und Frauen vom letzten Gefecht, damals in der Festung Breslau. Hielten verbissen im Osten sie stand, das letzte Bollwerk im deutschen Gau. Vergesst nie das Blut und der Tränenstrom, die Nöte trotz mutiger Taten. Gedenket still und in Würde der Breslauer Festungssoldaten. Damals in Breslau. Danke euch, Kameraden.